Doch wär jetzt umgekommen der Herr der Männer, Aeneas, hätt es nicht scharf bemerkt die Tochter des Zeus, Aphrodite, seine Mutter, die einst ihn gebar vom Hirten Anchises. Um ihren eigenen Sohn schlang sie nun die Arme, die Weißen, und vor ihn hielt sie hüllend die Falte des lichten Gewandes, Schirm vor geschossen zu sein, dass der rossschnellen Danaer keiner jetzt in die Brust ihm schleudere das Erz und das Leben ihm raube. Diese nun trug ihren eigenen Sohn heraus aus dem Kampffeld, doch es vergaß die Weisungen nicht der Sohn des Kapaneus, die Diomedes ihm aufgetragen, der tüchtige Rufer, sondern er hielt zurück die eigenen einhufgen Pferde fern vom Gebrause, band straff an die Wagenlehne die Zügel, stürmte hin zu Aeneas Pferden mit prächtigen Mähnen, trieb von den Troern sie weg zu den gutgeschienten Achaiern und gab der Epylos sie, dem Gefährten, den über alle Altersgenossen er schätzte, weil dieser das Rechte ihm wusste, sie zu den bauchigen Schiffen zu treiben. Aber er selber stieg aufs eigene Gespann und ergriff die schimmernden Zügel und fuhr schnell mit den starkhufgen Pferden nach dem Tydiden, kampfgierig, der aber ging mit grausamem Erz gegen Kypris, da er erkannte, dass wehrlos sie war als Gottheit, nicht eine jener Göttinnen, die da den Krieg der Männer bestimmen, nicht Athene, nicht Enyo, die Städte vernichtet. Doch als er sie nun erreichte, durchs dichte Gewühl sie verfolgend, holte er gegen sie aus, der Sohn des tapferen Tydeus, und stieß, nachspringend mit dem scharfen Speer, ihr ganz oben in die zarte Hand, und gleich drang der Speer in die Haut ein, durch das ambrosische Kleid, das ihr die Chariten gefertigt, über der Wurzel der Hand. Da floss das Blut nun der Göttin, das ambrosische Ichor, wie's fließt in den seligen Göttern. Denn sie essen nicht Brot, nicht trinken den funkelnden Wein sie. Blutlos sind sie daher und werden unsterblich geheißen. Sie aber schrie gellend auf, und ihr Sohn entfiel ihren Armen. Doch den rettete in seinen Armen Phoibos Apollon in schwarzblauem Gewölk, dass der rossschnellen Danaer keiner jetzt in die Brust ihm schleudre das Erz und das Leben ihm raube. Über sie jubelte laut Diomedes, der tüchtige Rufer: Tochter des Zeus, halt heraus dich aus Krieg und vernichtender Feldschlacht, reicht's denn noch nicht, dass du wehrlose Frauen verleitest? Aber kommst künftig du doch in den Krieg wahrhaftig. Ich meine, schaudern wirst du vor dem Krieg und hörst du von ihm auch nur reden. Sprach es, doch sie ging außer sich fort, entsetzlich gepeinigt. Iris mit windschnellen Füßen entführte sie aus dem Getümmel, schmerzgequält. Die schöne Haut verfärbte sich dunkel. Und sie fand alsdann zur Linken der Schlacht den stürmischen Ares sitzend, die Lanze in Nebel gehüllt und die Pferde, die schnellen. Und in die Knie gesunken erbat sie von ihrem Bruder, inständig flehend, die Pferde mit dem goldenen Stirnband: Lieber Bruder, bringe mich fort und gib mir die Pferde, dass zum Olympos ich komme, wo der Unsterblichen Sitz ist. Überaus quält mich die Wunde, die mir ein sterblicher Mann schlug, Tydeus' Sohn, der jetzt selbst mit Zeus, dem Vater, mag kämpfen. Sprach's, und Ares gab ihr die Pferde mit goldenem Stirnband, und sie stieg auf den Wagen, in ihrem Herzen bekümmert. Iris stieg neben ihr auf und ergriff mit den Händen die Zügel, schwang die Geißel und trieb, und willig preschten die Pferde. Rasch kamen dann sie zum Göttersitz, dem steilen Olympos. Dort hielt die Pferde an, die windschnelle, eilige Iris, schirrte sie ab vom Wagen und warf hin ambrosisches Futter. Doch Aphrodite, die Göttliche, sank in den Schoß der Dione, ihrer Mutter, Und dieser nahm in die Arme die Tochter, streichelte sie mit der Hand und sprach und sagte die Worte: »Wer hat dir solches getan, liebes Kind, von den Himmelsbewohnern, grundlos, als hättest du Schlimmes vor aller Augen verbrochen?« Ihr antwortete drauf Aphrodite, die Freundin des Lächelns: »Tydeus, stolzer Sohn Diomedes, hat mich verwundet, weil ich den eigenen Sohn aus dem Kampfgetümmel heraustrug, den Aeneas, der mir bei weitem der Liebste von allen. Das ist kein schrecklicher Kampf mehr zwischen Achaiern und Troern. Nein, schon kämpfen die Danaer selbst mit unsterblichen Göttern.« Ihr antwortete drauf Dione, die herrliche Göttin: »Trag es, mein Kind, und halte aus in all deinem Kummer. Viele von uns schon, des Himmels Bewohnern, mussten's ertragen von den Menschen, nur weil wir einander Leiden erschufen. Ares ertrug es, als Otos und mächtig an Kraft Ephialtes, beide Aloeus Söhne, mit starker Fessel ihn banden, und in ehernem Fass lag er 13 Monde gefesselt. Umgekommen wär dort jetzt Ares im Kampf unersättlich, hätt ihre Stiefmutter nicht, die gar schöne Eriboea, es dem Hermes gemeldet, der heimlich den Ares herausstahl, den schon zermürbten, ihn hatte die harte Fessel entkräftet. Hera auch ertrug's, als Amphitryons mächtiger Sohn einst mit 3-schneidigem Pfeil in die rechte Brust sie getroffen. Unheilbar war der Schmerz, der auch sie da hatte ergriffen. Auch der gewaltige Hades ertrug den Pfeil, den geschwinden, als ihn derselbe Mann, Zeus Sohn, des Trägers der Ägis, unter den Toten traf am Tor und preisgab den Qualen. Der aber ging zum Haus des Zeus und zum hohen Olympos, trauernd im Herzen, von Qualen durchbohrt, denn es steckte der Pfeil ihm tief in seiner mächtigen Schulter, den Mut ihm zermarternd. Ihm aber streute darüber lindernde Kräuter Paeon, und so heilte er ihn, denn er war nicht sterblich geschaffen. Grausamer Frevler, den es nicht kümmerte, Frevel zu üben, der mit dem Bogen Götter verletzte, Olympos Bewohner. Aber auf dich schickte jenen los die Göttin Athene. Narr! Das versteht er nicht in seinem Verstand, Diomedes, dass gar nicht lange lebt, wer gegen Unsterbliche ankämpft und ihn nicht bei den Knien die Kinder Papa einst rufen, kommt er heim aus dem Krieg und aus der entsetzlichen Feldschlacht. Deshalb soll der Tydide, auch wenn er überaus stark ist, jetzt sich vorsehen, dass keiner, der stärker als du, mit ihm kämpfe, dass nicht Aigialeia Adrastos, verständige Tochter, auf aus dem Schlaf ihr Gesinde weckt mit langem Geschluchze, weil sie sich sehnt nach dem ehelichen Gatten, dem besten Achaier, sie, Diomedes, des Rossebezähmers starke Gemahlin. Sprach's, und beidhändig wischte sie von der Hand ab den Ichor. Heil wurde da die Hand, die schweren Schmerzen verebbten. Die aber wieder, als sie es sahen, Athene und Hera, reizten da mit stichelnden Worten Zeus den Kroniden. Da begann Athene, die funkeläugige Göttin: »Vater Zeus, wirst du mir wohl zürnen, was immer ich sage? Ganz gewiss hat da Kypris ein Weib der Achaier verleitet, mit den Troern zu gehen, die jetzt so schrecklich sie lieb hat, hat eine Frau der Achaier mit schönem Peplos gestreichelt und sich die zierliche Hand geritzt an goldener Nadel.« Sprach's, da lächelte er, der Vater der Menschen und Götter, rief sie zu sich und sprach zu Aphrodite, der Goldenen: »Nicht sind dir, mein Kind, gegeben die Werke des Krieges, sondern geh du lieber nach den reizenden Werken der Hochzeit. All jene werden Athene und Ares der Schnelle besorgen.« So also sprachen sie denn dergleichen untereinander. Los stürmte nun auf Aeneas, der Rufer, im Kampf Diomedes, obgleich er merkte, dass diesen Apollons Hände beschützten. Aber er scheute auch nicht den großen Gott und begehrte immer, Aeneas zu töten, die herrlichen Waffen zu rauben. Dreimal stürzte er da heran, ihn zu töten begierig. Dreimal schlug ihm Apollon den schimmernden Rundschild zur Seite. Doch als er nun das vierte Mal angriff, gleich einem Daimon, da sprach mit schrecklichem Zuruf zu ihm der Schütze Apollon: »Sieh dich vor, Thydide, und weiche, und wolle nicht Göttern gleich dich dünken, da keinesfalls von gleichwert'gem Stamm sind ewig lebende Götter und Menschen, die wandeln auf Erden.« So sprach er, und der Tydeus-Sohn wich ein wenig nach hinten, um zu entgehen dem Zorn des Fernhintreffers Apollon. Doch den Aeneas legte Apollon fern vom Getümmel in die heilige Pergamos, wo ihm ein Tempel gebaut war. Ja, den heilten dort Leto und Artemis, Schützin der Pfeile, in dem großen innersten Raum und zollten ihm Ehre. Er aber schuf ein Trugbild, der silberbogene Apollon, ihm Aeneas, leibhaftig gleichend, ihm gleich auch an Waffen, und um dies Trugbild zerhauten die Troer und edlen Achaier um ihre Brust herum einander die Schilde aus Rindshaut, reifen verzierte Schilde und leicht zu schwingende Tartschen. Da nun sprach zum stürmenden Ares Phoibos Apollon: »Ares, mordbesudelter Schlechter, Mauererstürmer, könntest du nicht den Mann da verfolgen, ihn abziehen vom Kampfe, Tydeus' Sohn, der jetzt selbst mit Zeus, dem Vater, mag kämpfen?« Kypris hat er zuerst die Hand verletzt an der Wurzel, aber dann stürmte er auf mich selbst zu, gleich einem Daimon. Also sprach er und setzte sich hin auf Pergamos Höhe. Doch die Reihen der Troer trieb an der tödliche Ares, Akamas gleich an Gestalt, dem behenden Führer der Thraker. Und des Priamos Zeus genährte Söhne beschwor er: »Ihr des Zeus genährten Königs Priamos Söhne, sagt, wie lange noch lasst ihr das Volk von den Danaern töten? Etwa bis nah vor den gut gebauten Toren sie kämpfen? Tot liegt der Mann, den wir gleich dem göttlichen Hektor geachtet. Tot liegt er da, Aeneas, der Sohn des stolzen Anchises. Kommt, lasst uns aus dem Getöse erretten den edlen Gefährten.« So sprach er und erweckte Kraft und Mut eines jeden. Da aber schalt Sarpedon heftig aus den göttlichen Hektor: »Hektor, wohin entschwand dir der Kampfgeist, den früher du hattest? Sagtest du doch, ohne Volk und Verbündete wolltest die Stadt du schirmen, allein mit den Schwägern und deinen leiblichen Brüdern. Doch von diesen kann ich jetzt keinen erspähen und bemerken, sondern sie ducken sich nieder wie Hunde um einen Löwen. Wir aber führen den Kampf, die wir nur als Verbündete hier sind. Denn auch ich, ein Verbündeter, bin von weit her gekommen. Denn weit weg in der Ferne liegt Lykien am strudelnden Xanthos. Dort ließ ich meine Gattin zurück und den Sohn, den noch Kleinen, und viele Güter, die einer ersehnt, der ihrer ermangelt. Trotzdem sporn ich die Lykier an und bin selber erpicht drauf, mit einem Mann zu kämpfen. Doch habe ich hier nichts dergleichen, was die Achaier mir wegtragen oder forttreiben könnten. Du aber stehst müßig da, ja, befiehlst nicht einmal dem Kriegsvolk, durchzuhalten im Kampf und Schutz zu gewähren den Frauen, dass ihr nur nicht, wie gefangen im alles umgarnenden Schleppnetz, feindlich gesinnten Männern zum Fang und zur Beute dann werdet, die euch bald die gut bewohnte Stadt ganz zerstören. Du aber müsstest um all dies bei Nacht und tagsüber dich sorgen, dass du die Führer der weitberühmten Verbündeten anflehst, durchzuhalten und ausweichst dem Anlass zu ätzendem Tadel. So sprach Sarpedon, und ins Zwerchfell biss Hektor die Rede. Gleich sprang er ab vom Wagen in voller Rüstung zu Boden, und seine scharfen Speere schwingend lief er durchs Heer hin und trieb an zum Kampf und erweckte die schreckliche Feldschlacht. Die machten kehrt und traten erneut den Achaiern entgegen, doch die Argeier hielten stand, geschlossen und furchtlos. Und wie der Wind die Spreu fegt über die heiligen Tennen unter dem Schwung der Worfler, wenn Demeter die Blonde scheidet, die Frucht von der Spreu bei starkem Andrang der Winde, und davon werden weiß die Haufen von Spreu, so bedeckte weiß von oben der Staub die Achaier, welchen der Pferdehufe zwischen den Männern zum erzreichen Himmel gewirbelt, als sie den Kampf erneuten. Es wendeten um auch die Lenker. Gradaus stieß vor die Kraft der Arme. Der stürmische Ares hüllte das Schlachtfeld rings, um in Nacht den Troern zu helfen. Überall trat er hinzu und führte aus die Befehle Phoibos Apollons, des Goldschwertträgers, der ihn geheißen, Kampfmut den Troern zu wecken, da er Pallas Athene fortgehen sah. Sie war den Danaern nämlich ein Beistand. Und aus dem reichen Innern des Tempels entließ er Aeneas und erfüllte mit Kraft die Brust dem Hirten des Kriegsvolks. Zu den Gefährten trat nun Aeneas, da freuten sich diese, als sie sahen, wie er lebend und unversehrt auf sie zuschritt und voll herrlicher Kraft. Doch Fragen stellten sie keine, denn dies verbot der Kampf, den der Silberbogner erweckte, Eris auch, maßlos im Eifer, und Ares, der Menschenvertilger. Aber die beiden Ajas, Odysseus und Diomedes, trieben die Danaer wieder an zum Kampf, doch auch selber scheuten sie nicht der Troer Gewalt noch auch deren Ansturm, sondern verharrten am Ort wie Wolken, welche Kronion stehen lässt, wenn es windstill ist, umragende Berge unverrückt, solange des Boreas Wut und der andern heftig stürmenden Winde schläft, die die schattenden Wolken auseinanderjagen mit pfeifendem Hauch, wenn sie wehen. Also trotzten den Troern die Danaer, ohne zu fliehen. Doch der Atride lief durch die Menge, vielfach ermahnend: »Freunde, seid doch Männer und fasst ein wehrhaftes Herz euch, habt voreinander Achtung in den gewaltigen Schlachten, wo nämlich Männer sich achten, da retten sich mehr, als sie fallen. Aber von Fliehenden kommt nicht Ruhm noch befreiende Abwehr.« Sprach's und schleuderte schnell den Speer und traf einen vordern Kämpfer, Deikon, des stolzen Aeneas Gefährten, Pergasos Sohn, den die Troer gleich des Priamos Söhnen ehrten, war er doch stets schnell bereit, zuvorderst zu kämpfen, den also traf auf den Schild mit dem Speer der Fürst Agamemnon. Der aber hielt der Lanze nicht stand, die Bronze durchschlug ihn, und in seinen Unterleib trieb er ihn durch den Gürtel. Dumpf fiel er hin, und es klirrten an seinem Leibe die Waffen. Jetzt machte nieder Aeneas, der Danaer tapferste Männer, Kreton samt seinem Bruder Ortilochos, Diokles Söhne. Deren Vater wohnte in Pherä, der trefflich gebauten, reich an Vermögen, entstammend dem Gott des Flusses Alpheios, welcher breit dahinströmt durch die Lande der Pylier. Dieser zeugte Ortilochos vielen Männern zum Herrscher, aber Ortilochos zeugte den Diokles groß durch Beherztheit, und dem Diokles wurden die Zwillingssöhne geboren, Kreton und Ortilochos, jeglicher Kampfweise kundig. Beide waren in der Vollkraft der Jugend auf pechschwarzen Schiffen den Argeiern gefolgt, hin zu Ilios Rossegefilden, um den Atriden daselbst, Agamemnon und Menelaos, Sühne zu schaffen. Doch dort umfing sie der Eintritt des Todes. So wie zwei Löwen auf des Gebirges Gipfeln erwuchsen, unter der Pflege der Mutter im tiefen Dickicht des Waldes. Beide rauben sie Rinder und fettgemästete Schafe und verwüsten der Menschengehöfte, bis sie auch selber fallen durch Männerhand unter scharfen Hieben des Erzes. So wurden diese beiden bezwungen unter Aeneas Händen und stürzten hin, hochragenden Tannen vergleichbar. Um die Gefallenen klagte, von Ares geliebt, Menelaos. Rasch durch die Vorkämpfer dann, mit funkelndem Erze gewappnet, schritt er, die Lanze schwingend. Kampflust erweckte ihm Ares, der darauf sann, dass er falle durch die Hand des Aeneas. Doch ihn sah Antilochos, Sohn des mutigen Nestor, und schritt nach vorn, denn er fürchtete sehr für den Hirten des Kriegsvolks, dass ihm etwas geschehe und all ihre Mühen er durchkreuze. Und schon hielten die beiden die Arme und spitzigen Lanzen gegeneinander gerichtet und brannten darauf, nun zu kämpfen. Doch Antilochos trat ganz nah zum Hirten des Kriegsvolks. Nicht hielt Aeneas da stand, obwohl so behende als Kämpfer, als er die beiden nebeneinander verharrend erblickte. Als diese nun die Toten geschleift ins Heer der Achaier, legten die beiden Ärmsten sie dann in die Hände der Freunde, machten kehrt und kämpften unter den Vordersten weiter. Den Pylaimenes fällten sie dann, der es aufnahm, mit Ares, der Paphlagonenführer, der stolzen Träger der Schilde. Den, wie er da stand, durchstieß Menelaos, der lanzenberühmte Sohn des Atreus, mit dem Speer, ihn am Schlüsselbein treffend. Aber Antilochos traf den zügellenkenden Mydon, den Gefolgsmann Atymnios Sohn, als die Pferde er wandte, mitten am Ellenbogen mit einem Stein, und ihm fielen aus den Händen die Zügel von Elfenbeinweiß in den Staub hin. Anspringend hieb ihm Antilochos jetzt mit dem Schwert in die Schläfe, und der fiel röchelnd aus dem gut gefertigten Wagen, kopfüber in den Staub auf Vorderschädel und Schultern. Sehr lange blieb er so stehen, vom tiefen Sande gehalten, bis ihn die Pferde stießen und zu Boden ihn warfen, welche Antilochos peitschte und trieb zum Heer der Achaier. Hektor bemerkte sie nun durch die Reihen und stürmte laut schreiend gegen sie an. Es folgten sogleich die Scharen der Troer, starke. Ares ging ihnen voraus, Enyo auch, die Herrin. Diese brachte den schamlosen Daimon des Schlachtengetümmels. Ares aber schwang in den Händen die riesige Lanze und schritt bald vor Hektor einher, bald hinter dem Helden. Schaudernd erblickte ihn da Diomedes, der tüchtige Rufer. So wie wenn ein Mann, der weites Gefilde durchwandert, ratlos vor einem reißend meerwärts strömenden Fluss steht, wenn er sieht, wie er rauscht in der Gischt und nach hinten zurückeilt. So wich damals zurück der Tydide und sagte zum Kriegsvolk, »O ihr Freunde, was staunen wir so, dass der göttliche Hektor Lanzenkämpfer ist und unerschrockener Krieger? Steht ihm doch immer zur Seite ein Gott, der das Unheil ihm abwehrt. Auch jetzt ist Ares bei ihm dort und gleicht einem sterblichen Manne. Drum weicht immer nach rückwärts gegen die Troer gewendet, doch begehrt mir nicht, mit Gewalt gegen Götter zu kämpfen.« Sprach's, und ganz nahe rückten zu ihnen heran nun die Troer. Hektor tötete da zwei kampferfahrene Männer, beide auf einem Wagen, Anchialos und den Menestes. Ajas, der Große, Telamons Sohn, klagte um die Gefallenen, trat ganz dicht heran und schoss den schimmernden Wurfspeer, und er traf den Amphios, Selagos Sohn, der in Paisos wohnte, reich an Besitz und an Feldern. Aber das Schicksal führte ihn, Beistand zu leisten zu Priamos und seinen Söhnen. Den also traf am Gürtel Ajas, der Telamonier, und es blieb stecken unten im Bauch die schattende Lanze. Dumpf fiel er hin. Nun eilte hinzu der strahlende Ajas um ihm die Waffen zu rauben. Da hagelten troische Speere, hell aufblitzende Scharfe, und viele fing da sein Schild auf. Anstemmend mit der Ferse zog er die eherne Lanze aus dem Leichnam heraus. Doch die anderen prangenden Waffen konnte er nicht, von Geschossen bedrängt, ihm ziehen von den Schultern. Und ihn erschreckte die starke Umzinglung durch mutvolle Troer, welche so zahlreich und tüchtig mit Lanzen gegen ihn standen, die ihn, so groß er auch war und so stark und so voll stolzen Mutes, weg von sich stießen. Er aber wankte und musste da weichen.